Ein alter Mann kam heim zur Nacht, vom Mondschein Whisky voll, und sah ein Pferd an der Krippe stehen, worauf sein Pferd stehen soll. Mein Weib, mein treu, sorgendes Weib, sag mir, wie das zugehen soll. Da steht von jemand das Pferd an der Krippe, das gar nicht dastehen soll. Mein Weib, mein treu, sorgendes Weib, sag mir, wie das zugehen soll. Da hängt von jemand der Hut am Haken, wo mein Hut hängen soll. Oh, du alter Trunkenbold, ja, du bist wahrhaftig toll. Das ist dein eigener schwarzer Hut und der hängt, wo er hängen soll. Mein Weib, mein treu, sorgendes Weib, sag mir, wie das zugehen soll. Jetzt liegt von jemand der Kopf im Bett, wo mein Kopf liegen soll. Oh, du alter Trunkenbold, ja, du bist wahrhaftig toll. Das ist dein Kohlkopf und sonst nichts. Es ist dein Kopf von Kohl. Ich bin gereist hinauf und hinab, viel tausend Meilen und mehr. Doch Haar auf einem Kohlkopf wachsen sah ich noch nie vorher. Doch Haar auf einem Kohlkopf wachsen sah er noch nie vorher.